Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 517, an Goethe, Jena, den 5. Oktober 1798. Dass Sie mit dem Prolog zufrieden sind und dass die drei Herren sich zum Vorspiel so glücklich anlassen, sind mir sehr willkommene Nachrichten. Den Abdruck des Prologs kann ich bis morgen Abend nicht aufhalten, doch denke ich nicht, dass eine kleine Ungleichheit des gesprochenen und gedruckten Gedichts viel zu sagen haben wird, wenn nur das Exemplar, das Sie Posselten schicken, mit dem andern im Almanach gleichlautend ist. An die Kapuzinerpredigt will ich mich also machen und habe gute Hoffnung von dem würdigen Abraham. Noch habe ich ihn nicht lesen können, weil Schelling den ganzen Nachmittag bei mir war. Auch muss ich Sie prävenieren, dass noch einige andere Veränderungen im Werke sind, welche ich nebst der Kapuzinerpredigt auf den Montagabend abzuschicken hoffe, denn da sie nicht durchs Ganze gehen, so können sie in einem halben Tag recht gut eingelernt werden. Sie werden es zum Beispiel auch billigen, dass ich den Konstabler mit einer bestimmten dramatischen Figur vertausche. An seiner Stadt habe ich einen Stelzfuß eingeführt, der mir ein gutes Gegenstück zum Rekruten macht. Dieser Invalide bringt ein Zeitungsblatt, und so erfährt man unmittelbar aus der Zeitung Regensburgs Einnahme und die neuesten passendsten Ereignisse. Es gibt Gelegenheit, dem Herzog Bernhard einige artige Komplimente zu machen und so fort. Zu einem Subjekt für den Stelzfuß wird sich schon Rat finden, hoffe ich. Finde ich Stimmung und Zeit, so will ich das Liedlein von Magdeburg noch machen und nach einer alten Melodie, dass dadurch kein Aufenthalt entsteht. Übrigens bin ich getröstet, wenn es an Zeit dazu fehlt, dass Sie etwas anders substituieren können. Wenn Sie mir durch die Botenfrau mein Exemplar des Vorspiels schicken könnten, so würde es mir bei den vorhabenden Arbeiten gute Dienste tun. Wenn ich auch nur die ersten 8 oder 10 Blatt habe, denn am Ende und in der Mitte wird nichts verändert. Schelling ist mit sehr viel Ernst und Lust zurückgekehrt. Er besuchte mich gleich in der ersten Stunde seines Hierseins und zeigt überaus viel Wärme. Über die Farbenlehre, sagt er mir, habe er in der letzten Zeit viel nachgelesen, um im Gespräch mit Ihnen fortzukommen, und habe Sie um vieles zu fragen. Nach der Aufführung des Vorspiels wird er sich bei Ihnen melden, denn ich sagte ihm, dass er sie jetzt zu beschäftigt finde. Es wäre hübsch, wenn Sie ihm vor Ihrer Hierherkunft noch Ihre Experimente zeigen könnten. Ein sonderbares Original von einem moralisch-politischen Enthusiasten habe ich dieser Tage hier kennenlernen, den Wieland und Herder über Hals und Kopf zu der großen Nation spedieren. Es ist ein hiesiger Student aus Kempten, ein Mensch voll guten Willens, von vieler Fähigkeit und einer heftig sinnlichen Energie. Er hat mir eine ganz neue Erfahrung verschafft. Leben Sie recht wohl, ich denke, es werden in diesen Tagen wohl noch einige Boten zwischen hier und Weimar in Bewegung gesetzt werden. Meine Frau grüßt Sie aufs Beste. SCH. Wenn Sie bei Empfang dieses Briefs mit Ihren Veränderungen im Prolog einig sind und finden gleich einen Expressen, so haben Sie die Güte, mir das Exemplar gleich durch ihn zu senden. Nachsatz. Hier lege ich noch einen Korrekturabdruck des Prologs bei, so wie er im Almanach stehen wird, denn da ich die Ihnen gesandte Abschrift aus dem Gedächtnis niederschrieb, so wurde einiges darin extemporiert und es finden sich Varianten, die ich mit Notabene bezeichnet habe. Können Sie mir nun Ihre Änderungen morgen vor Nachmittag 2 Uhr durch einen Expressen schicken, so kann ich mich im Druck noch danach richten. Geht dies nicht an, so haben Sie die Güte, dies beiliegende gedruckte Exemplar des Prologs und nicht das geschriebene an Posselt abzusenden, damit die 2 gedruckten Exemplare gleich lauten.